nur. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also abgesehen davon, dass ich dann weniger arbeiten muss, halte ich Unpünktlichkeit grundsätzlich auch für eine Tugend. Guten Tag, hier ist der Sprechfunk. 74 81 110 in Potsdam. Wer sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden will, der müsste dann 965 39 47 wählen. Und kann jetzt erstmal noch so knappe 3 Minuten Musik hören. Ihr könntet gerade ruhig ein bisschen lauter machen. Ist Led Zeppelin. Ich muss vielleicht die Musik erklären. Ist ja heute für längere Zeit der letzte Sonntagssprechfunk, weil ich nämlich mal nix machen will. Nix machen ist auch total, tu nix ist prima. Und dann habe ich mir überlegt, da muss man ja bedeutende Musik spielen, bedeutsame Musik. Und dachte, eigentlich müsste man irgendwie so Urlaubsfeelingsmusik spielen. Hab dann Beach Boys rausgesucht und dann gemerkt, aber wenn man 5 Musiken von Beach Boys hört, dann kriegt man doch einen intellektuellen Sonnenbrand, bin dann übergeschwenkt zu den Doors, aber Doors waren es irgendwie auch nicht. Und dann dachte ich, spielen wir eben heute mal noch ein bisschen Led Zeppelin. Eine Band, von der mal viel geredet wird und die wenig gehört wird. Und um dem abzuhelfen, habe ich mich, wie gesagt, jetzt komme ich jetzt wieder ins Schleudern. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Ja? Hier ist schon wieder Atze Wellblech. Hier ist schon wieder der Sprechfunk. What's wrong? Ja, frag mich nicht. Müsste ich dich fragen eigentlich. Ach, sollen wir jetzt wieder so ein Problem runterrattern hier, ja? Hast du kein Problem? Hast du doch, vielleicht doch, Ärger gehabt die letzte Woche? Ärger ist ja auch ein schönes Thema. Viele, viele, viele. Ja? In der letzten Woche auch? Ja, so über die ganze Woche verteilt. Worüber hast du dich dann am besten geärgert? Am attraktivsten? Das ich selbst. Ja? Nee, du musst ja jetzt, wir müssen ein bisschen, überlegen. Ja. Ich kann jetzt nicht einfach so sich um Ärger handeln, der dich bloß so betroffen hat und interessiert, sondern es müsste schon attraktiver Ärger sein. Ja? Also Ärger, der Hörer ans Radio bindet. Schadensfreudenärger sozusagen. Ja, möglicherweise Schadensfreudenärger oder so melodramatischer Ärger. Oh Gott. Ich glaube, das übersteigt meinen Horizont. Ja? Oder gib mal in etwa die Richtung vor. Na, weiß ich nicht. Zum Beispiel Messer ins Herz. Ja? Und dann war es auch noch verrostet. So, das muss einen Kick haben. Die ganze Sendung muss ja einen Kick haben. Tja. Die muss ja fröhlich und schräg sein. Ja. Und witzig. Hallo? Und mal ganz anders. Hast du nicht mal ganz anderen Ärger? Ihr habt... Ja, warte mal. Ey, du siehst, Radio ist nicht so einfach, wa? Ja, mein Hirn muss jetzt erstmal arbeiten. Denk. Ja. Na, vielleicht, dass hier nichts los ist in Potsdam, aber das ist ja auch nicht so ärgermäßig. Nö, das ist nicht so ärgermäßig, das ist ja eher normal, oder? Ja, normaler Ärger. Cooler Ärger. Ja, cooler Ärger ist auch toll. Oder geiler Ärger. Oder richtig abgefahrener Ärger. Bravo-kompatibler Ärger. Irgend sowas. Rave-mäßig. Ja. Ja, irgend sowas. Ja. Hast du nicht? Du hast nur so Stino-Ärger? Ja, so kann man nicht sagen. Ja, Bus weggefahren, Mieterhöhung. Ja, krieg kein Auto. Sowas, Ärger mit dem Chef. Eben. Oh, das will aber keiner hören im Radio. Ich weiß, ist eigentlich ziemlich klar, aber es gibt auch ja keinen anderen Ärger. Oder hast du selbst in deinem Leben schon mal anderen Ärger erlebt? Nee. Naja, denn man könnte sich ja auch schönen Ärger ausdenken. Lügen. Ich denke es. Nicht lügen. Soll ich lügen? Gestalten. Ärger gestalten. Gestalteter Ärger. Designärger. So. Ja? Sagen, was man auch in Büchern dann nachverkaufen kann. Nicht in Büchern, eher in Zeitgeistmagazinen. Na, so belletristik, aber... Nee, nicht belletristisch. Eher so Live-Reportagen. Ja. Ja? Ärger, bei dem man sich vorstellen könnte, eine Kamera ist dabei gewesen. Ja. Also doch gespielt. Praktisch gespielt, aber trotzdem echt. Aber Reality. Ja. Ja, warte mal jetzt. Ist schwierig, wa? Überhaupt ziemlich sehr schwierig. Ja, na, ich hoffe, die anderen haben jetzt zugehört und sind halbwegs vorbereitet. Machen wir mal vorbereitet. Machen wir erstmal Schluss? Ja, ich melde mich da nochmal, wa? Ja, wann? In 8 Wochen, ja? Halbe Stunde. Ach so, gut, versuch's. Okay, tschüss. Ja, und tschüss. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Dreimal darfst du raten. Einen Tag Dreimal darfst du raten? Ja, hallo. Wie geht's denn so? Es geht. Hast du attraktiven Ärger gehabt in dieser Woche? Ja, dass Italien verloren hat. Gestern. Ja, das ist aber kein attraktiver Ärger. Ja, ist unattraktiv, stimmt. Ja, das ist doch eher so die Schultersvariante von Ärger. Meinst du? Mhm. gut. So ein Ärger, wo man aus Wut eine Büchse an die Wand wirft, oder? Naja, kann man jetzt drum streiten, ne? Wie hast du darauf reagiert? Also ich hab erstmal die Deutschlandfahne runtergerissen aus meinem Zimmer. dazu musste Italien verlieren, ja? Ja. Mann, oh Mann. Da war ich aber schneller, tschüss. So, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, genau, hier, Steffen. Tag, Steffen. Warte mal, ich mach mal kurz Radioleiter. Ja. So, geht ja um Ärger oder Probleme, ist aber nicht so leicht. Hast du gehört, muss attraktiver Ärger sein. Nur attraktive Frauen. Wie? Attraktive Frauen, keinen attraktiven Ärger. Du kennst nur attraktive Frauen, hast attraktive Frauen und keinen attraktiven Ärger? Nein, nicht so richtig. Ei, dann ist das auch ganz ungünstig in der heutigen Sendung. Mhm. Machen wir mal Schluss, wa? Ja, okay. Tschüss. So, und du, wer bist denn du? Hallo? Jetzt können wir wieder mal ein bisschen Radio hören, was der Hörer so macht. Hörer, mach mal was. Ach, man hört jetzt so bloß ein blödes, leises Rauschen da hinten. Hallo? Ja, na so viel, das muss bestraft werden. So, wer bist denn du da? Ja, hier ist Johannes. Tag, Johannes. Na? Na? Na? Sehr witzig, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, freut mich auch sehr. Mhm. Aber Johannes, damit stehst du jetzt natürlich in einer extraordinären Prüfungssituation quasi. Oh. Ja? Ich rufe jetzt zum ersten Mal an. Ja, das ist keine Entschuldigung. Sollen wir jetzt Einschulung feiern mit dir? Oder was? Ich hab mal ein Problem. Ach, du hast mal ein Problem. Ja. Na, dann sag mal dein mal Problem. Ja, bei dem vorigen Kuttner Live, wie war denn da das Rätsel? Wo? Na, ach, du meinst jetzt die Fernsehvariante? Ich glaube, da gab's ja kein Rätsel. Sehr gemein. Ja, wa? Mhm. Das war dein Einzelproblem. Ich weiß nicht genau. Ich hab den Eindruck, das war's. Aha. Tschüss, Johannes. War aber ein großes erstes Mal, wenn ich dich trösten darf. Mhm. Grandios so, ja. Aha. Tschüss. So, wer bist denn du da? Hallo, Kathi ist hier. Tag, Kathi. Hallo. Ich habe ganz massiven Ärger gehabt letzte Woche, du. Echt, da schlackern dir die Ohren. Ja? Ja. Du meinst doch, dass er auch attraktiv ist? Oh ja, sehr. Dass ja auch tausende junger Menschen in Berlin und Brandenburg, auch älterer Menschen, reifer, erwachsener, teilweise sogar gebrechlicher Menschen interessieren könnte? Vielleicht mich ja weniger. Und aber auch unterhalten? Unterhalten vor allem, weil ich nämlich das Problem selber aus eigener Schaffenskraft gelöst habe. Und ach, dann werdet in der Summe so ja noch belehrend und moralisch aufbauend. Ja. Ach, prima. Und zwar haben sie mir irgendwie eine Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mein Fahrrad geklaut, aus dem Keller in Neukölln. Ja, schön. Ja, schön, weil es war so ein blödes, ich hatte es gerade irgendwie 6 Wochen. Ja. Hab da 240 Mark Neupreis nur bezahlt. Ja. Neu war ein Scheißrad mit Rücktritt. Ja, lass mich mal raten, das läuft jetzt auf einen gigantischen Versicherungsbetrug hinaus. Nein, ich krieg das Geld natürlich wieder, ist klar, ne, versichert bin ich. Ja. Und wie viel Geld rechnest du denn? 240 hat sie gekostet? 240 Mark. Und dann vielleicht noch ein bisschen was für das Schloss, was da noch dran war. Ah ja. Ja, hab ich einen guten Dreifach gemacht. Und da bin ich gestern irgendwie in die Metro gefahren und habe ein super klasse Rad gekauft für 263 Mark mit 18 Gang Shimano-Schaltung und alles ganz, ganz prima. Mhm. Was ist eine Shimano-Schaltung? Keine Ahnung, ein gutes Fabrikat. Hat halt jedes gute Rad, ne? Ja, die haben alle Shimano-Schaltung. Ja, ja. Und da freut man sich, wenn man so ein Ding auch unten am Rad dran hat? Ja, freut man sich. Das ist halt so eine Shimano-Schaltung mit so einem billigen Rad dran. Erkennt man die denn wenigstens als Shimano-Schaltung? Steht das da vielleicht irgendwo ganz groß? Ja, so ein Riesen, ja, doch. Wie, warte, da steht dann drauf Shimano-Schaltung? Ja, steht da drauf. Das kann man also auch auf größere Entfernung hin sehen? Ja. Ein Rad mit einer Shimano-Schaltung? Ja, ein gutes Schloss habe ich auch gleich dazu gekauft. Kommen Sie noch in die Wohnung. Das Rad? Ja. Und aber angeschlossen? In der Wohnung brauche ich das nicht anschließen. Ja, ich kenne ja deine Bekannten nicht. Ja, genau. Nö, ist nicht nötig. Nee? Ja. Ich würde ja doch raten, das vielleicht doch lieber an. Aber das war dann doch kein Ärger. Das war erst Ärger. Was meinst du, was mich geärgert hat? Ich wollte zur Arbeit fahren und musste dann schwarz mit der DVG dahin kommen. Ach ja. Und dann das ist ärgerlich. Hast du den aber doch mit aller Entschlossenheit gewendet, den Ärger. Ja. Schön. Ja. Viel Spaß mit der Shimano-Schaltung. Weißt du, Shimano-Schaltung? Shimano. Kinder, da boomt das jetzt, glaube ich, der Umsatz. Wir haben das tausendmal gesagt, ich kenne das nicht, nee. Shimano? Nee. Echt? Ja? Bildungslücke. Ich kenne ja mal nur so Turnschuhmarken. Aha. Naja, wenn es dich weiterbringt. Die werden ja auch mal geklaut. Echt? Gut. Am Fuß. Vom Fuß weg teilweise so, ja. Ja, ganz rabiate Turnschuhräuber. Gerade junge Menschen sind darauf spezialisiert. Okay, Kathi. Ja, ja. Tschüss. So, wie bist denn du da? Ja, hallo, hier ist Nachname, aber kannst mich ruhig Vorname nennen. Ja, Vorname. Hallo. Mir geht's heute total schlecht hier und deshalb. Ja, aber das machen die doch jetzt hier am Samstag schon, Samstagvormittag immer, viel professioneller. Wie? Oh. Du meinst jetzt göbeln? Ja. Meiner, da musst du echt, glaube ich, noch ein Stück üben. Das können andere entschieden besser. Hallo, wer bist denn du da? Ja, das möchte ich manchmal auch ganz gerne wissen. Jemand mit einer Identitätskrise, na das ist ja schön. Ja, vielleicht, das gefällt dir? Ja, vielleicht können wir dich einkreisen, eingrenzen. Ja, das Hauptproblem, also erstmal meinen Namen wolltest du wissen, ne? Nicht wer ich bin, oder? Also im Grunde würde mich mehr interessieren, wer du bist, aber wir können ja erstmal, könntest du den Namen sagen? Mein Name ist Martina. Martina. Und dann könnten wir von da vielleicht weiterschreiten. Ja, gut. Martina, wie würdest du dich denn beschreiben? Jemanden, der dich jetzt nicht sehen kann. Zum Beispiel einem Blinden oder einem Radiohörer? Einem Radiohörer, ja. Ja, möchtest du jetzt eine Beschreibung der Äußerlichkeiten, ne? Wir können ja von außen nach innen. Aha. Ja, durch Nacht zum Licht. Ah, oh je, Mini. Weiblich. Das ist ja schon mal schön. Und das ist jetzt auch äußerlich ablesbar? Durchaus. Ja? Woran jetzt in deinem speziellen Fall? Weil da gibt's ja, glaube ich, unterschiedliche menschliche Strategien, sich als weibliches Wesen zu erkennen zu geben. Also nicht an der Kleidung. Nicht an der Kleidung? Nicht an der Kleidung, nee. Das heißt, du trägst so eigentlich Männern vorbehaltene Jogginghosen. Ganz so schlimm ist es denn doch nicht. Nee, und weiße Socken und so eine Puschenlatschen. Grau. Grau. Grau, ja. Also von der Kleidung her bist du völlig geschlechtsunspezifisch. Ja, fast, ja. Du heißt, mit Hemden und so hättest du auch keine Probleme weiter? Keinerlei, nein, mit Jeans und Hemden, nein, keine Probleme. Das heißt, dass gewisse sekundäre Geschlechtsmerkmale auch so über nicht ausgebildet sind? Doch, durchaus. Die ja? Schon, ja? Aber wenn man weite Klamotten trägt, dann geht das schon halbwegs. Na, weil doch auch von der Knopfleiste her... Knopfleiste? Ja. Aber wenn man doch Männerhemden anhat... Ja, deswegen frage ich ja. Die sind ja dann als Männerhemden gleich. Die haben, weil die andersrum zum Knüpfen sind, ja, ne? Dann die Knopfleiste auf der anderen Seite, ja. Aber das fällt mir auch gar nicht immer auf, muss ich sagen. Wo die Knopfleiste jetzt ist und wie rum der Reißverschluss... Wo ist denn jetzt? Hast du jetzt so gerade ein Hemd an? Nee, gerade nicht. T-Shirt. Ach, schade. Sonst hätten wir jetzt mal Knopfleistenvergleich machen können. Ja, das geht leider nicht. Keinerlei Knöpfe. Und dass so oben Abnäher sind? Abnäher sind da auch. Nee, also ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Nee. Ja. Nee, aber sag mal, das Hauptproblem ist... Lange Haare sind ja auch kein Unterscheidungsmerkmal lange mehr. Lange Haare habe ich auch nicht. Nee. Grellrote, schminkte Lippen? Nein, Lippenschminke, Igitt. Warum denn? Ih. Ach, das sieht doch aber mal flott aus. Hast du das schon mal probiert? Klar, Marilyn. Oh, Marilyn, ja. Naja, ich selber wen ja. Sonst schmeckt immer ein bisschen, schmeckt blöd, wa? Ekelhaft. Ja? Widerlich. Naja, nun muss man den ja auch nicht in Gänze essen. Nee. Insofern verteilt sich das ja über den Tag. Ja, aber es ist scheußlich. Nein, wenn du was isst, das schmeckt alles nach diesem Zeugs. Und nee, also ich kann dir das nicht empfehlen. Ja, wirklich nicht. Aber sag mal, du bist jetzt immer noch sicher, dass du weiblich bist? Doch. Durchaus. Ja? Und du kennst jetzt auch, also so in deiner Umgebung, in der Bekanntschaft, da kommen auch nicht Zweifel oder Verwirrung auf? Nein. Was dein Geschlecht betrifft? Nein, bisher noch nie, ne? Hast du eine Vorstellung, also weil du selber kommst ja offensichtlich relativ schwer dahin, woran andere das erkennen, dass du weiblich bist? Leute, die dich jetzt nicht kennen? Woran denkst du, würden die das ausmachen? An der Stimme? An der Stimme, richtig. Und wenn du jetzt aber weiter weg bist und nicht zu hören? Ja, dann ist es schwierig. Ah ja. Wenn man nicht hört, sieht man mich ja auch nicht. Ja, jetzt bist du ja im Moment auch weiter weg, aber zu hören und deiner Stimme würde ich auch sagen, weiblich. Ja, ne? Ja, also jetzt haben wir das äußerliche Macht. Wenn auch nicht gerade piepsig, aber doch weiblich, oder? Ja, guttural würde ich da an der Stelle wieder mal sagen. Ah. Und so Haarfarbe ist ja auch immer interessant, braun. Haarfarbe. Braun? Braun. Ja. Und nehmen wir mal an, du würdest jetzt so eine Hochzeitsanzeige aufheben. Was würdest du da reinschreiben? Wie würdest du dich da beschreiben? Oder eine Bekanntschaftsanzeige, meinetwegen bloß. Ich bin verheiratet. Das oh, und der Mann jetzt? Hört er jetzt zu? Ich glaube schon, ja, ich befürchte, aber er sitzt nicht neben mir. Ach, wo hört denn er jetzt zu? Na, weißt du, das ist nämlich mein Problem. Ich kann entweder Radio hören oder telefonieren. Ah, ja. Telefonieren ist im Büro, Radio hören ist zu Hause. Ah, ja. Das Radio, was ich mit habe, funktioniert nicht. Na, dann können wir der vielleicht ganz konkret machen, wenn du schon verheiratet bist. Was hat denn da in deiner Anzeige gestanden? Wir hatten keine. Ach, ohne? Ohne, ganz ohne, ja, ja. Habt ihr euch so kennengelernt? Ja, so ganz zufällig so, ja. Wie wollen wir uns dich denn weiter nähern? Ja. Anzeige, weil es ein Flop verheiratet ist es schon. Ja, ja, ja. Kinder? Kinder, mehrere, ja. Ja? Und nerven die auch? Nerven, ja, nerven. Das ja. Ist, ja. Und sind auch alle weiblich. Leidest du auch unter Doppelbelastung? Was ist das? Na, dass der Mann Radio hört und du selber telefonieren musst, dich um die Kinder kümmern und so alles. Nee, der Mann kümmert sich. Und auch noch beruflich tätig bist. Ja, ich bin beruflich tätig und der Mann kümmert sich im Moment um die Kinder. Ach, der ist nicht beruflich tätig? Doch, doch, das auch, aber im Moment nicht, weil heute ist Sonntag. Ah ja. Ja, also im Moment kümmert er sich um die Kinder. Ja. Ja. Dann will ich jetzt dich noch ganz schnell direkt drauf zu fragen, wer bist du, Martina? Jemand, mit dem du schon mal schriftlich Kontakt hattest. Aha. Also im Moment streikt. Das erklärt er aber dem Hörer ja nicht. Nee, dem Hörer nicht. Nee. Und mir eigentlich auch nicht allzu viel. Nee? Nur ein bisschen. Aha. Gut, ja, nee, das ist eigentlich das Problem im Moment. Die Post streikt und... Ja, ach na ja, damit muss man leben können, ne? Ja, meinst du? Ja, ach klar, die armen Postler sollen doch auch mal streiken. Oh. Da würdest du immer früh die Briefe austragen wollen. Nee. Siehst du? Ich wäre ja nicht Postbotin geworden. Stimmt. Was bist denn du geworden? Ich mache sowas wie Sozialarbeit. Ah ja. Im Frauenbereich. Ah ja. Ah, sowas. Ja, da müsstest du eigentlich sattelfest sein, was das Weibliche betrifft. Doch, durchaus. Den Eindruck hast du jetzt aber nicht so gemacht, muss ich mal sagen. Es tut mir fürchterlich leid. Naja. Das Telefon nicht so fürchterlich outen. Was ja nicht ist, kann ja noch werden. Ah. Üb noch ein bisschen. Ja, okay, mache ich. Ja, nicht, dass dein Mann den Eindruck hat, er hat einen Kerl geheiratet. Na, manchmal hat er den vielleicht, den Druck, ja. Gut, tschüss Martina. Voll auf diese Sendung passt. Led Zeppelin, so. Wir telefonieren einfach noch ein bisschen so mal rum hier. Ich war jetzt schon fast geneigt zu sagen, dass mir mein Kreuz so fürchterlich wehtut. Und dann habe ich mir aber überlegt, dass das natürlich einen total blöden Eindruck macht, wenn man in so einem Jugendradio der Moderator erzählt, dass ihm das Kreuz unheimlich wehtut. Und darum habe ich mir dann überlegt, dass ich es doch lieber nicht mache. Hallo, wer bist denn du? Ja, Atze wieder. Tag, Atze. Ja, ich wollte nur sagen, mir ist immer noch nicht eingefallen zu dem Thema. Gut, dann danke ich jetzt für den Zwischenstand, ja? Themawechsel vielleicht? Nee, wa? Inwiefern? Na, weiß ich nicht. Ich meine, das war... Du hast schon ein Einziger hier von den Anrufern zu dem Thema, was Sinnvolles abgeben? Nee. Nee, war jetzt aber ein großer Anlauf von dir. Aber was vielleicht Ärger ist, du denkst hier rinkommen, wann ich will, weil ich nämlich einen Trick habe. Ja, wie denn? Verrat ihn mal. Nee, dann ärgern sich die anderen ja nicht mehr. Für mich ist es attraktiv und für die anderen Ärger. Das stimmt. Ich werde dich heute noch ein paar Mal nerven. Gut, gib dir mal Mühe. Gut. Sitzt du unterm Tisch oder was? Nee. Aber bestimmt der nächste Anrufer, der hier jemals angerufen hat. Aber reden wir nicht drüber. Gut, tschüss, Atze. Also, bis nachher. Hallo? Hallo, Kuttner. Na? Hallo, ich bin's, Jörg. Ja. Aus Kirchen. Jörg aus Kirchen? Kirchhain, Doberloch-Kirchhain. Ach, Doberloch-Kirchhain. Ja, super. Hast du dich denn jetzt schon mal nach dem Eisenbahnerclubhaus erkundigt? Ja, also das gibt so ein Kulturhaus. Ja? Ja, aber da gibt's nur noch Rentnerfeiern und hier so für die Kleinen. Na, was heißt Theater. Nur? Naja, war auch schon mal größer. War ich auch schon mal dran, fällt mir ein. Ah, ja. Ja, und dann gibt's hier noch einen Modellclub. Macht sogar mal Ausstellungen. Und was machen die für Modelle? Eisenbahnmodelle, denke ich mal. Ach so. Ja, ich glaube gleich wieder eher an, ja. Ach, aber das ist hier ein Weißgerber-Museum. An Frau Schiffer gedacht. Wie bitte? Das ist hier ein Weißgerber-Museum. Was ist denn ein Weißgerber-Museum? Gerber-Museum hier. Einzigste in Europa. Siehst du das? Nee. Na, aber das ist ja ganz schwach, wa? Entgleitet er, jetzt wird das hier eine Reisesendung. Warst du da schon mal drinnen im Weißgerber-Museum? Na, ich bin Kirchener, da war ich da schon mal drinnen, also. Naja, das kann man da. Meinst du, war jeder Kirchhainer schon mal drinne? Mein Cousin sitzt neben mir. Ist auch schon mal drin? Ja, mein Cousin war auch schon mal drin. Mein Cousin war auch schon mal drin. Mensch, dann haben wir jetzt irgendwie tiefe Einblicke in den kulturellen Haushalt der Kirchhainer bekommen. Also, wir haben uns das letzte Mal über Fahrradfahren unterhalten, wa? Ja. Also, weißt du, ich hab da jetzt schon wieder ein Problem. Na? Mein Fahrrad ist jetzt wieder ganz stark, wa? Ja. Hab ich wieder gerade gewungen und jetzt bin ich nach Finsterwalde gefahren und prompt haut mir einer die Schnauze. Also Dienstag. Hat so richtig auf dem Mund? Ja. Also Dienstag fahre ich so. Mhm. Fahr dann also nach Finsterwalde. Begriff für dich. Finsterwalde. Ja, ja, ja. 10 Kilometer von uns weg. Ja, so knappe 10. Ja, 9,5. Was? 9,5. Ja, 9,65. Mhm. Ja, okay, fahr auf dem Fahrradweg. Da hat einer von seiner Menschheit, das ist Familienfeld, das ist mein Bruder auch noch hier drin. Ja. Und da kommt, da springt einer auf mich hoch. Gleich am Ortseingang steht einer auf dem Fahrradweg und haut jedem, der rinkommt, eine voll rin. Und haut mich in eine Fresse und beleiert mich. Das macht ja nicht gerade einen gastfreundlichen Eindruck, wa? Weißt du, warum er mich beleiert? Ganz einfach. Vielleicht, weil der Kirchheiner nicht leiden kann? Nee, weil in 5 Minuten davor einer mit dem Fahrrad überfahren hat. Ist das kein Idiot? Also sowas Blödes gibt's ja nur, ey. Mittlerweile. In Berlin ist mir auch schon mal sowas passiert. Gehe ich in so einen Markt, gehe an eine Kasse ran, haben so ein bisschen was eingekauft, wa? Fährt mir in so einen scheiß ein Berliner mit dem Wagen so hinten rein. Ja, und du raus und haust im Inneren. Naja, nee, der war ein bisschen älter als ich und ich bin erst 15, war, da muss ja, dann ist es unpraktisch. Da überlegt man dann doch. Also und ist verhandlungsbereiter. Als ob ihr Angst habt, dass man hier euch was wegkauft, wa? Also richtig Schiss habt ihr, kann das sein? Ja, das kann sehr wohl sein, das war vielleicht noch zu Hamilch-Zeit, ne? Ja, ja? So ungefähr. Oder so Donnerstag, Punkt um 10, da kam die Ware rein, da war der Laden knüppelvoll. Mein Onkel. Ach, da muss ich gleich mal meinen Cousin grüßen, war hier, den Uwe. Der macht immer seine Späße hier so über euren Scheiß, über Fritz hier so, Fritz in Kirchheim, dann Mono. Kennst du das? Ja, und? Ja, also. Und da habt ihr dann aber viel Spaß dabei euch. Ja, also... Na, dann würde ich ihn auch grüßen, ja? So Spaßmacher, die sind mir wesensnah. Ja, also der spricht so eine Gülle genauso wie du. Also kann man dazu sagen, wa? Prima. Ja, und? Was machst du, Sommer? Wohin fährst du? Ja, ich weiß nicht, ich dachte wieder mal, man müsste wieder mal nach Kirchhain fahren. Ja, genau. Ja, vielleicht auf dem Fahrrad wegen ein paar Backpfeifen verteilen. Oh, ja, da können die auch mal ein paar LKWs überfahren. Ja, ja. Bis zum Sommer, wa? Tschüss. So, wer bist denn du da? Hallo, ist Annika. Tag, Annika. Na, erwarte, ich mach auch das Radio leiser, weil ich habe gar nicht erwartet, dass ich durchkomme. Ja, mir fällt ja auch gerade auf, es ist gerade ziemlich ungünstig, weil jetzt kommen gleich die Nachrichten. Willst du in der Leitung bleiben? Okay, kann ich machen. Okay. Tschüss. Dann bis gleich. Ja. So, und wir hören gleich noch wieder ein bisschen flotte Led Zeppelin-Musik, war ja eine der ganz großen Singlegruppen. Das war ein mit Herzenswärme vorgetragenes Fritz-Info von Sabine Löbrig. Kinder, ich würde gerne mal über Geilensteine reden, aber das macht bei so einer Jugendsendung natürlich auch nicht viel Sinn. Darum sage ich lieber eine Telefonnummer durch, 74 81 110 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331. Und wir haben ja noch jemanden in der Warteschleife. Hallo, ausgehalten? Ja. Schön. Dachte, du hast mich vergessen, herrje. Nee, hast doch gemerkt, richtig, das hat, wir waren zu Ende, zack, kam gleich Musik, Nachrichten, Musik und die Musik war zu Ende und dann warst du gleich wieder dran. Ja. Wie soll ich dich da vergessen haben? Dachte schon. Ist doch schön, wa? Wenn so von so einem Moderator so ein bisschen Wärme rüberkommt. Ja. Also, was war das Thema Ärgern und so, ne? Ärgern oder eben so die Probleme. Sonntags ist ja allgemein immer Problemsendung, so, aber da das ja heute für längere Zeit der letzte Sonntagssprechfunk ist, habe ich es ein bisschen aufgemacht. Gut. Also ich habe mich nicht geärgert, aber ich hatte einen Freund, also jetzt mein Ex-Freund, und der hat gesagt, dass ich ihn immer geärgert habe. Und deswegen habe ich gestern Schluss gemacht, damit ich mich nicht auch noch ärgere. Ach, und wie sah das aus, jetzt Schluss machen? Sowas interessiert mich ja auch immer. Wie das aussah? Hast du einfach bloß Schluss gesagt? Naja, so hat sich halt über eine Woche hingezogen, weil ich meinte, ich muss halt alleine sein, brauche meine Freiheit. Und dann war er halt noch etwas so anhänglich und dann habe ich einfach gestern nicht mehr aufgehalten und dann am Telefon ging. Ja, ach, wie lange wart ihr denn zusammen? 2 Jahre. Und wie alt bist du? 17. Ach, da habt ihr noch nicht so zusammen gelebt. Nee, aber war schon fast so wie Ehe, ja? Also eigentlich. Und deswegen dachte ich mir so, brauch meine Freiheit mal wieder. Ah ja. Na, dann ist es aber immer noch leichter, als wenn man zum Beispiel Martina hätte, der schwieriger, nicht? Die, wenn ja. Die ja so ein Männerhemden, da wird ja um jedes Hemd würde dann wahrscheinlich gestritten werden. Naja, aber ich weiß nicht. Deswegen war auch eben der Titel sehr recht passend mit dem Lonely Lonely. Ja, ja. Ja. und wann hast du dir das überlegt, dass du mal Schluss machen müsstest mit deinem Freund? Na, das war schon bestimmt seit 2 Wochen oder so. Also er meint, ich bin immer so gemein, obwohl ich bin gar nicht gemein, aber er meint, ich bin immer so gemein und... Gemein? Hat er echt gesagt, du bist immer so gemein? Ja. Wie alt war denn der? 20. Ei, da sagen die immer noch gemein, die jungen Kerle, jetzt mit 20, ja? Also ich weiß nicht, er hat immer, ich bin gemein. Und hat er auch mal so gröbere Worte gebraucht? So blöde Ziege oder so? Na, so, ich weiß, ob ich das jetzt sagen kann, darf ich? Kannst du mal ganz langsam anfangen, dass ich immer noch Halt sagen könnte zwischendurch? Mit F an? Mit, oh. Ah, nee, doch, ja, mit F, ja. Ja? Dann L. L? Hm? Ne, dann sag mal, weil dann kannst du wieder schneller sagen. ITT? Ach, ehrlich, Flittchen hat er dich genannt? Ja, so einer. I, na, das ist aber auch eklig. Ja. Und aber der scheint aber nicht ganz sauber zu sein. Ist ja im Grunde auch eher ein veraltetes Schimpfwort, oder? Ich weiß auch nicht. Und wie hat er das begründet, dass er dich als Flittchen beschimpft hat? Na, weil ich halt meine Freiheit haben wollte. Ich guck halt ein bisschen rum. Ach so, du hast so anderen Kerlen immer schon zugeblinzelt. Naja, man muss doch ein bisschen gucken. Ja, das ist aber... Ich bin halt nicht mehr so, ja, so gut gelaufen und dann habe ich halt immer so ein bisschen geguckt. Ja. Und sag mal, Schluss zu machen, wurde der Gedanke vielleicht darin bestärkt, dass du schon auch was gesehen hast, also dass du nicht nur geguckt, sondern auch schon was gesehen hast? Nee, was gesehen habe ich noch nicht. Noch nicht. Also bist jetzt immer noch, guckst immer noch? Ja, na, so, ich weiß nicht, ich hätte da schon eine Aussicht, aber, also der wollte ja auch heute bei mir melden, vielleicht guckt er jetzt an das Gesetz. Ah. Der Radio, dann sagt das natürlich, mir, und jetzt, wenn der mitkriegt, dass du mit einem anderen Kerl telefonierst, da ist der vielleicht möglicherweise auch schnell bei dem Wort mit dem F. Du stehst ja außer Konkurrenz. Warum eigentlich? Na, weil, ich meine, ich kenne dich ja nicht persönlich. Ah ja. Wäre schön, dich kennenzulernen, aber... Ja, das wäre, glaube ich, total super. Nicht? Nee, mich? Na, nein, ich meine nicht, weil das so doch. Ironisch so, ne? Ja. Ja, alle Leute, die mich kennen, die erkennst du, die haben so eine Aura. Strahlende Augen, ja. Die Mundwinkel immer leicht hochgezogen. Ich auch. Und die glänzen so. Schüttelfestes Haar, alles. Na, geht so bei mir. Okay, machen wir erstmal Schluss, ja? Ah, ich wollte noch was sagen. Ja? Weil du doch Led Zeppelin heute spielst, wollte ich fragen, ob du auch Stairway to Heaven spielst. Nee, das ist ja das Blöde bei Led Zeppelin. Ich spiele eigentlich immer nur eine Platte. Und jetzt musste ich aber doch so hausieren gehen, weil die Musiken dürfen ja mal nicht so lang sein, weil man eine Stunde Sendezeit hat und dann Nachrichten noch weg und so. Dadurch sind das alles eher so unter 3 Minuten Musiken. Traurig. Ja, aber das ist so eine technische Einschränkung, eine Herausforderung, an der man dann auch möglicherweise wächst. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, vielleicht ruft jetzt hoffentlich der neue Typ mal an. Hat der Namen? Soll ich es mal durchsagen? Thomas. Der ist aber gerade auf dem Weg von Dortmund hierher, vielleicht hören die schon. Ach, vielleicht hört er das im Auto. Ja, hallo. Ja. Hallo, Thomas. Ja, willst du ihm noch was Liebes, was Freundliches sagen, was ihn vielleicht ermutigen könnte, auch anzurufen? Vielleicht macht das jetzt. Ich warte. Oh. Nein, das sagt doch alles. Oh, na, da denke ich aber auch. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, Mensch, da möchte man Thomas sein. Wer bist denn du? Thomas. Hallo, wer bist denn du? Das war Thomas, er hat jetzt kontrolliert, jetzt ist zu Ende, jetzt kann er direkt anrufen. Hallo, wer bist du? Ja, ich bin DJ K. Oh, klasse. Yo. Yo. Ich hab ein Riesenproblem. Ja, kannst du auch so mit den Fingern so in der Luft rumstochern? Nee, das kann ich nicht. Nee? Also, aber du kannst doch so prima Yo sagen. Doch, das kann Was sagt man denn noch so als DJ, besonders Jana? What's up, man? What's up, man? Yo, do you like that? Ja, klasse. Sag mal noch so ein paar Sachen. Sag mal noch ein paar Sachen, dass er dich ein bisschen Drive kriegt. Ja? What? Im Grunde weißt du ja, du redest mit einem Geilenstein. Naja, DJ K ist eigentlich nur so ein Spitzname. Ach so. Ja, weil ich... Naja, What's Up Man konntest du ja schon dazu sagen. Quetscht. Also wenn du jetzt noch ein bisschen mit den Fingern in der Luft rumstochern kannst, dann hast du, glaube ich, eine große Karriere vor dir. Ja, das kann ich eigentlich auch. Ja, aber im Radio bringt es nicht viel. Nee. Ich kann so prima stochern zum Beispiel, ja, aber es nützt mir überhaupt nichts. Klar, ich auch. Ja. Nee, ich habe da so ein Riesenproblem. Super. Meine Eltern wollen sich kein Tastentelefon kaufen. Ja, das Riesenproblem ist, dass die sind ja ausgesprochen konservativ, deine Eltern. Ja, aber ich wähle jetzt schon seit einer halben Stunde. Aber du bist durchgekommen. Ja, meine Hände sind mir schon ganz wund. Ich habe schon die ganze Zeit jetzt das mit den Thomas und so weiter gehört. Die ganze Zeit gewartet. Ja. Ja, bei so einem Tastentelefon, da drückst du los auf eine Taste und dann wählt sich diese Nummer ja von selbst. Ja, die sind ja fast alle hier auf 74 81 110 programmiert, die Tastentelefone, die modernen jedenfalls. Ne? Auswendig wählen. Mhm. Tja. So, ja, das hast du jetzt als Problem. Ja, und ärgern tut mich natürlich, warum spielst du nur Led Zeppelin? Weil ich heute mal nur Led Zeppelin spielen wollte. Ja, kannst du mal das nächste Mal die Schmetterlinge mitbringen? Kennst du bestimmt gar nicht, oder? Die Schmetterlinge? Ja, also ich kenne ein paar Schmetterlinge. Wieso? Welche Schmetterlinge meinst du? Ja, das mit dem Lied Die Schmetterband zum Beispiel oder Johnny reitet wieder. Nee, kenne ich nicht, glaube ich. Ja, das ist eine alte Platte von meinen Eltern. Ach, das ist so eine österreichische Band, wa? Ich weiß. Kann nicht sein, dann kenne ich die doch. Ja, nee, habe ich ja leider nicht. Kann ich ja leider nicht spielen. Nee, Ich kann dir meine Adresse geben, dann können wir es mal abholen, ne? Dann können wir vorbei, machen wir die Sendung von dir aus, okay. Da. Ja, mit dem runden Telefon. Okay, what's up, man? What's up, man? Yo, do you like this? Yes. Bye. Yo. Yo. Yo. Yo, wer bist denn du? Hi ho. Yo, hi ho. Du bist ja eher so Kölner, karnevalsmäßig, hey, drauf, wa? Hey, wollen wir einen Rinnen lassen? Wie? Atze Wellblech wieder. Atze Wellblech wieder. Zack, fliegt da raus. Aber er hat uns aber weißgestellt, dass er das wirklich schafft, sich hier rin zu mogeln. Das ist nicht schön. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Privet Kuttner. Dobre Dien. Hier sind Larry und Fisch. Was genau. Du dir? Ja, wir wollten mal in dein Studio kommen und das ist unser großes Problem. Keiner will uns haben. Dann müsst ihr einfach mal kommen. Naja, wir wissen ja nicht, ob wir da reinkommen. Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht schlagen die uns vorne am Eingang zusammen. Das ist ein Intelligenztest. Ja, im Grunde haben die da auch jemanden auf dem Radweg postiert, wa? Ja, na, wir können dir auch erstmal eine Musik vorspielen. Wir kommen nämlich immer beim halbautomatischen Anruf als erstes. Aha, naja, dann spiel doch jetzt gleich eine Musik. Ja, kommt jetzt. Na, los. Jetzt? Nee. Ach, so ein Mist, verdammt nochmal. Wie funktioniert denn das hier? Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Hier spricht Donald, der Radioerpresser. Loset ihr Projekte, etta Musik. Kali, kakali, kakali, kakmei. Kann ich mal ein bisschen leiser machen? Hallo, hört ihr mich noch? Hört ihr mich noch? Ja, hallo. Ja? Kinder, ist ja ein bisschen grob gestrickt, wa? Kann das sein? Ja. Ja, das war eine ehrliche Antwort, dafür achte ich euch sehr. Wie bitte? Vor dem Mikro steht. Und der Typ, der da am Arschloch noch mit dran ist, hat gerade den Regler aufgedreht. Ich hab von einem Schulfreund gehört. Jemand hat den Kuttner verstört. Sprechfunk wird jetzt abgesetzt. Ich hätte fast mein Radio zerfetzt. Jetzt ist er weg, ihr hört ihn nicht mehr. Doch wir mögen ihn doch so sehr. Doch zum Glück ist er nicht so weit. Denn ihr wisst ja alle Bescheid. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Es ist noch nicht zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Versprecht von mich, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Wenn dieser Jürgen, den wir meinen, der heißt Kuttner, kleiner, freche, gesprächiger Jürgen Kuttner, Kuttner spricht über Gott und die Welt. Sprachlos und lass da. Ich bedanke mich für den großen Song am Anfang. Sprechfunk gefährdet Ihre Gesundheit. Und wie findest du es? Ja, nett, war bloß ein bisschen wenig kommunikativ, wa? Ich bin ja kaum zu Wort gekommen. Ja, wir wollten es dir nur vorspielen, dass ja. Du einen Grund hast, uns einzuladen. Ja, komm da einfach mal vorbei, aber frühestens im September. Aha. Ja? Okay. Gut. Hören wir noch ein Stück andere Musik hier. Einverstanden? Okay. Gut, tschüss. Wie gesagt, muss auch Immigrant Song sagen. So, und das war jetzt die letzte offizielle Musik hier heute für längere Zeit im Sprechfunk. Das war noch nicht ganz der letzte Sonntagssprechfunk. Wir haben ja noch 10 Minuten. Am Dienstag gibt's dann den letzten Dienstagssprechfunk und dann geht's irgendwann im September weiter. Also so ziemlich zu Anfang. Und ich denke, der Fairness halber machen wir jetzt nochmal so eine Art Schnelldurchlauf hier. Weil, hallo, wer bist denn du? Ja? Ja? Wer bist denn du? Melanie. Tag, Melanie. Hi. Jetzt ist so eine Art Schnelldurchlauf. Du hättest jetzt die Gelegenheit, noch so ein, zwei letzte Sätze zu sagen. Wichtige Sätze. Ah, nee, ich hab bloß ein Problem. Dass du das vielleicht einfach bloß nennst? Ja, dass alle dann auch wissen, dass du dieses Problem hast. Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Freund das machen soll. Ach, na, da war doch vorhin aber eine gute Antwort. Erstens telefonisch und zweitens sagen, dass du deine Freiheit brauchst. Und zur Vorbereitung vielleicht schon immer anderen zuzwinkern. Okay. Ja, dass der seelisch ein bisschen drauf vorbereitet ist. Ja. Warum willst du denn eigentlich Schluss machen mit dem? Ich weiß nicht. Na, ich lieb den nicht mehr. Ah, wie lange seid ihr schon zusammen? Nicht sehr lange. Neun Tage. Hm. Und seit wann liebst du ihn jetzt nicht mehr? Seit drei Tagen. Hm. Oh, ist natürlich schwer. 9 Tage sind eine lange Zeit. Ja. Ja, versuch es so, ja? Ja, mache ich. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Na, schöner Schnelldurchlauf. Hallo, wer bist denn du? Ich bin die Gabi. Gabi, du kannst jetzt bloß auch, glaube ich, noch irgendwie irgendeinen letzten Satz sagen. Ich muss mal wirklich Schnelldurchlauf machen. Also ich habe ein großes Problem und zwar höre ich immer im Radio seit einer Woche einen urgeilen Song und ich weiß nicht, von wem der ist. Ich weiß bloß, dass es von irgendeiner Afrikanerin ist, die in Frankreich Musik macht. Gabi? Ja? Ich weiß es auch nicht. Das ist scheiße. Und außerdem möchte ich Susanne noch grüßen, weil die sich diese Scheißsendung die ganze Zeit angehört hat, weil sie auf mich gewartet hat. Tschüss, vielen Dank für die Scheißsendung. Hallo, wer bist denn du? Ja, aufgelegt. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja? Hallo, ist Uli. Ja, Uli, du bist jetzt eher im Schnelldurchlauf gelandet. Du könntest vielleicht so einen Satz sagen? Ja, ich wollte nur sagen, dass mein Freund auch doof ist. Tschüss. Nee, ich hoffe, der Freund hat's gehört. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier suchen wir. Ja, würdest du vielleicht auch sagen wollen, dass dein Freund doof ist? Nein. Na, dann sag ich das an der Stelle. Ja, dein Freund ist doof. Ja. Tschüss. Hallo, hier ist der Sprechfunk Schnelldurchlauf. Wer bist denn du? Ja, hier ist Jörn. Ja? Ich habe gerade gehört, dass eine Pause oder was hast du machst jetzt? Ja. Wie lange? Bis September. Bis September? Warum? Darum? Ach so. Naja, mal nachdenken. Fragen, mal nachdenken. Willst du einen letzten Satz sagen? Du bist nämlich eigentlich im Schnelldurchlauf gelandet. Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich erholsame Tage nur wünschen. Gut, danke schön. Okay. Tschüss. Hallo, Sprechung Schnelldurchlauf. Hallo, guck mal, jetzt Kai. Wollte eigentlich was sagen, das ist das Richtigste, was du machen kannst. Ich war jetzt auch so 2 Monate im Urlaub und das ist echt geil. Wo warst du? Amerika. Prima. Hast du schön Doors gehört auf dem Highway? Ich hätte sie billig haben können. Auf dem Highway war ich eigentlich seltener. Gut, okay, tschüss. Hallo, hier ist der Sprechfunk Schnelldurchlauf. Ja, hallo, hier ist immer noch der Sprechfunk Schnelldurchlauf. Ja, hallo, Kuttner. Na? Ich bin echt froh, dass du endlich in meinen Urlaub gehst. Ein großer Ersatz, danke ich dir für. Hallo, wer bist du? Ja, hallo, ich bin Salina. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich dich sehr vermissen werde, wenn du weg bist. Salina? Ja? Ich glaube, ich werde dich auch ein bisschen vermissen. Okay. Tschüss. Hallo, hier ist der Sprechfunk Schnelldurchlauf. Hi, hier ist John. Tag, John. Hast du einen wichtigen, bedeutenden, letzten, großen Satz zu sagen, der schnell durchlaufwürdig wäre? Ja, klar. Na, dann sag ihn. Okay, Members of Mobby goes to Bunker. Super. Hallo, wer bist denn du? Oh, jetzt hab ich einen Schreck gekriegt. Hallo, wer bist denn du? Carsten. Ja, das war Carsten. Hallo, wer bist denn du? Jetzt der Sprechung schnell. Also erstmal wollte ich dir einen schönen Urlaub wünschen und außerdem wollte ich sagen, obwohl du von der Menge noch ziemlich klein bist, bist du doch für mich der Größte. Na, sagen wir einer der wenigen. Tschüss, vielen Dank. Hallo, hier ist der Sprechung Schnelldurchlauf. Atze Welbler, ich leite Telefon. Super, hier ist der Sprechung Schnelldurchlauf. Ja? Ja, hier ist der Sprechung Schnelldurchlauf. Du könntest jetzt einen wichtigen Satz sagen, der würde dann live im Radio übertragen werden und ganz, ganz viele Leute würden den hören. Also überleg dir, was du für einen Satz sagst, weil das kann natürlich nicht irgend so was Belangloses sein, sondern muss Substanz haben, muss eine gewisse Dichte haben und möglicherweise in persönlichen, siehst du, hier ist der Sprechfunk Schnelldurchlauf. Ja, hallo, hier ist der Oliver und ich habe ein Problem und zwar dich. Super. Da beneiden dich andere drum. Wer bist denn du? Hier ist ja, hier ist die Christel. Die Martina, die hat gelogen. Die Martina ist gar nicht verheiratet, hat 3 Kinder. Die ist meine beste Freundin und wir lieben uns und wir arbeiten nämlich im Kindergarten. Und wer deine beste Freundin ist, darf nicht verheiratet sein? Nee. Das ist so ein schweres Schicksal. Tschüss. Grüß die Martina schön. Hallo, wie heißt der Sprechfunk? Schnelldurchlauf? Ja, hier ist der Frederik Meissner. Und ich möchte was sagen. Ein Ärgernis war heute in deiner Sendung. Das war DJ Ficke mit seinem Yo, what's up, man? Jut. Ja. Tschüss. Ich spreche vom Schnelldurchlauf. Deutschland wird Weltmeister. Super. Das sind Ansagen, um die reiß ich mich aber wirklich. Hallo, wer bist denn du da? Ja, das war ein großer Satz, wohl überlegt und schön gesetzt. Hallo, wer bist du? Ja, dann grübelt wieder in der Tag. Spreche vom Schnelldurchlauf. Ja, guten Tag. Hier ist Helmut Scharping. Schön. Wer hier ist der Spreche vom Schnelldurchlauf? Gut, dann machen wir jetzt Hallo. Ja, Chance vertan, tut mir leid. So, wir kommen jetzt zum ersten Mal halbwegs letzten Sonntags halbautomatischen Anrufbeantworter, weil deine Seele brennt, Band, und hier Hola. Ist es. Aquí es Pablo. Oh, super. I call this time from paradise. I'm very fine. Everything is going good. But I still didn't become an angel. But the birds sing very nice. But listen. Ciao, recuerdos to Magosha, Pablo, to me, to Mark Andre, to you, to Kuttner, and to everybody from Paradise. Hä? Das Telefon. Hi Kuttner, hier ist Reik. Ich wollte dir nur sagen, am Mittwoch schreiben wir in Englisch eine Normarbeit bei der lieben, netten Frau Streich. Ja, hallo, hier ist wieder Nikolai und ich wollte sagen, Magoscha, du musst mich unbedingt anrufen, ja? Magoscha, achso, und wenn Götz am Butzer. Jo, hallo, hier ist Henning von Dunka, wa? Nikolai, du hast uns lang genug mit deiner Magoscha genervt. Jetzt ist endlich Schluss, weil ich habe Magoscha gestern auf dem Weg in ihrer Sonderschule getroffen und habe ihr dann von Nikolai erzählt. Leider fiel die Gute in Koma und wachte nie wieder auf. Hallo, Kunde. Wir sind die Bällchen von Mars. Sprüche zur Lebenshilfe. Spruch 5. Kannst du sie nicht mit und verbinden, so wirst du auch kein Komma finden. Denn Satzglieder, die sich nicht durch ein und verbinden lassen, werden auch nicht durch ein Komma getrennt. Tschüss, Halbautomat. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Kann ich jetzt schwer so direkt eine Antwort drauf geben? Oh, was machen wir denn? Musik. Das Telefon ist zu einem unentbehrlichen Verständigungsmittel geworden. Es gibt aber immer noch Menschen, für die Höflichkeit am Telefon nicht selbstverständlich ist. Es zeugt von schlechtem Benehmen, ein Telefongespräch mit Hallo zu beginnen. Man nennt vielmehr zuerst seinen Namen und leitet das Telefongespräch dann mit einem freundlichen guten Morgen oder guten Tag ein. Hallo, hier ist der André und ich finde echt, eure Sendung ist echt super. Hey, das ist Bewitz. So, kurze Frage an alle Hörer. Wer hat am Dienstag den Sprechfunk mit dem Ernst-Interview aufgenommen? Der oder diejenige könnte mich anrufen unter der Nummer 035936-4127. Da müsst ihr die Klientel am Telefon nacheinander drücken und vorher den Hörer abnehmen. Nun habe ich die große Ehre, ein Naturhörspiel der besonderen Art anzukündigen. Wir hatten das überaus große Glück, das Waldesruher Erdferkel bei der Nahrungsaufnahme zu beobachten. Es folgt das Hörspiel Nummer 0815. Ja, hier ist das Waldesruher Erdferkel. Und ich war heute in einer großen Stadt und da habe ich Captain Blaubeer im Fernsehen gesehen. Aber ich glaube, der hat gelogen. Hallo, hallo Reni, hier ist Katja. Schöne Grüße aus... SV, Babelsberg 03. Muss nächste Saison aufsteigen. Ich möchte alle grüßen, die Hallo, hier ist Christian und ich hätte gerne von Kuttner gewusst, wann er seinen nächsten Schreibwutanfall kriegt. Ja, und jetzt heute wieder das super Quiz zu gewinnen gibt's. 3 Farbfernsehgeräte und die Frage ist, wie heißt Kuttner mit Nachname? Hallo Kuttner, was soll denn die Scheiße? Ich rufe mal bei dir an und ich komme nicht durch hier. Kein Anruf unter dieser Vorwahl. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, das lassen wir mal ein bisschen drunter liegen. So, ich verabschiede mich. Tschüss. Der nächste Sonntagssprechfunk ist irgendwann im September. Wunderbare Sommersonntage wünsche ich euch. Und jetzt erstmal noch viel Spaß mit Susanne Stichler und der Open Box. Tschüss. Unser Motto gilt: Mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden. Gewogen Als meine Fähre.